Heute Hörspiel. Die Geschichte des Grafen von Gleichen, der mit zwei Frauen zugleich lebte, hat vielfältigen Niederschlag in der Literatur gefunden. So wird sie in Goethes Stella erzählt und der bekannte Märchenerzähler, der Romantiker Karl August Musäus, hat sie als anspielungsreiche, ironische Geschichte niedergeschrieben. Andreas Scheinert hat das romantische Märchen 1983 für das Jugend- und Kinderhörspiel im DDR-Rundfunk bearbeitet. Witzigerweise ist die Besetzung des Hörspiels dieselbe, die im Deutschen Theater in Goethes Stella auf der Bühne stand. Michael Gwistek, Jutta Wachowiak und Jutta Hoffmann. Das Märchen in Knittelversen ist musikalisch strukturiert. Die Komposition stammt von Rainer Bredemeyer, der für das Hörspiel und das Theater von unschätzbarer Bedeutung war. Nun also ein gereimtes Märchen von den Irrfahrten, Abenteuern und Liebesgeschichten eines thüringischen Kreuzritters. Die Höllenaar. Die Hexin fand im Mohrenland der Wollüstling. Dass er sie bringe als Bettgenoss heim auf sein Schloss. Wo Treue hart nach Christenart die Gattin sein. Lebet mein Lied, ihr mit beiden Weibern sich. Weiß rechts, schwarz links, doch in der Mitt der Graf von Gleichen. Fürchterlich zum Himmel stinkt die eh zu dritt. Die Sünde ist nah, die Höllenaar und will uns gar verschlingen. Im friedlichen Thüringen. Melechsala. Oder die Wahrheit über das Grafen von gleichen Ehe mit zwei Frauen zugleich. Der göttliche Befehl. Der Kindlein zweie, ein Bübelein, ein Mägdelein, ein Graf und eine Gräfin klein. Zwar keine von den Reichen, doch heißen die von Gleichen. Schau nur, wie unsere Kinder zwei spielen, liebe Gattin. Drei werden's balde sein. In mir regt sich was. Wie dank ich dir, liebe Ottilie, für so viel Glück. Gebe dir doppelten Dank zurück, bester Ernst. Wie schön wir leben. Die Burg mit unserem Gärtchen daneben. Im Gärtchen die Kinder. Und Rüben und Kraut, für unsere Notdurft wohl angebaut. Und bieten in Liebe der ganzen Welt Trotz in deines Ritterarms sicherem Schutz. Springe, springe, Rösse, vier Leut in einem Schlüssel, zwei Kinder klein, zwei Eltern fein, und werden bald zu fünfen sein. Zwar keine von den Reichen, doch heißen die von Gleichen. Der klopft und pocht. Wer mag das sein? Mir fährt ein Schrecken durch Mark und Bein. Wer klopft, Kurt? Ach, ein Mönch, Herr, der trägt rechts das Kreuz, aber links einen Speer und zur Kutte gar den Eisenhelm. So lass ihn ein! Ich bin ein Schelm, bringt der was Gutes. Du nennest dich Ernst Graf von Gleichen? Der bin ich. Groß Not leiht unser Herr Jesu Christ, weil sein Grab in den Händen der Heiden ist. Drum setzet der Papst in Rom eine Frist dem Kaiser in Deutschland, dass der nit vergisst, was von seinen Herzögen ein jeder tun müsst, wonach die Landgrafen kriegerisch gelüst, nämlich sorgen, dass jeglicher Ritter sich rüst, zu ziehen nach Jerusalem, dem Türken das heilige Grab wegnehm, ergo ruf ich, von Gott selber gesandt, denn Gott spricht aus dem Papst und der Papst aus dem Kaiser und der Kaiser aus dem Herzog, der Herzog aus dem Landgraf und der Landgraf durch mich zum Kreuzzug dich gegen Ägyptenland. Du führst mit dir Waffen, Pferde, Gesinde. Ich muss weiter zum Grafen von Orlamünde. Das Versprechen. Ach, liebster Ernst, ach, reite nicht. Ruft mich des christlichen Ritters Pflicht. Auf, Kurt, mein Schild knapp, rüste mich. Das Schwert für euch, die Keule für mich. Nehmt auch die Lanze brav zur Hand. Vater, was willst du im Ägypterland? Christi Grab befreien aus Heidennot. Herr Jesus wohnt doch beim lieben Gott im Himmel droben. Was braucht er ein Grab? Nahmst du Speisen mit, Kurt? Ja, Herr. Ich hab Thüringer Wurst und im Fässchen hier schäumendes Arnstädter Bier. Braver Kurt. Geht es schon gegen die Heiden, wollen wir doch nicht Durst dabei leiden. Vater, wo lang führt dein Weg? Durch den Wald und über den Rennsteig, dann kommt schon bald Rom. Doch wie es dort weitergeht, unser Herr Kaiser wohl besser versteht. Woher weiß es der Kaiser? Vom Papst. Und der? Dem sagt es unser göttlicher Herr. Aufs Pferd. Ach, Ernst. Mein liebes Weib, wie gern ich bei dir und den Kindern bleib, darf's aber nit und will dir versprechen, nie werde meine Treue ich brechen. Um meine Liebe trag keine Not. Dein Gatte bleib ich bis zum Tod. Aufs Pferd. Kurt, und zum Tor hinaus. Ich wollte, wir wären schon wieder zu Haus. Der Kreuzzug. Wir reiten nach Jerusalem, den Türken das heilige Grab wegnehmen. Da schreit der Staub, die Rüstung blinkt, die Straße staubt, der Ritter singt. Gebet im Mund, im Herzen Wut, auf Heiden und Ägypterblut. Am Lanzenschaft auf weißer Fahn, mit uns voll Kraft, Herr Jesu, heilig Kreuz voran. Wir segeln nach Jerusalem, dem Türken das heilige Grab wegnehmen. Die Welle braust, das Schifflein schwankt, der Sturmwind saust, der Ritter krankt. Viel Herzeleide uns betroff, denn jeder zweite Mann ersoff. Am Segelmast auf weißer Fahn geht uns als Last Herrn Jesu heilig Kreuz voran. Nach Jerusalem, dem Türken das heilige Grab wegnehmen. Die Wüste glut, die Sonne heiß, uns sinkt der Mut, uns rinnt der Schweiß. Der Weg noch weit, der Gegner bös, vom argen Leid uns Gott erlös. In unser Wahn wir schleppen schwach, auf blutger Fahn, Herrn Jesu heilig Kreuz hinkt nach. Der Letzte. Von all den Rittern bin ich. Mein Magen knurrt ganz abscheulich. O Herrgott, hast du mich so vergessen? Hab sogar unsere Geule gefressen. Ottilie, mein, nie werd ich dich wiedersehen. Du lass uns doch einfach nach Hause gehen. Wir gehen voran zum heiligen Grab. Mein Ritterschwert stütz mich als Stab. Die Ägypter! Die Mohren! Die Türken! Die Heiden! Unritterlich von allen Seiten! Sogar von hinten die Hunde! Heran! Zum ehrlichen Kampf, Mann gegen Mann! Die denken nicht daran, die sind schlecht erzogen! Jetzt schießen sie sogar noch mit Pfeil und Bogen! Ist das höflich, wie sie uns treiben und hetzen? Was beginnen sie jetzt? Sie schmeißen mit Netzen, wir sind kein Geflügel! Die wickeln und winden, die zerren und ziehen, die knoten und binden! Ottilie, leb wohl! Wie kläglich wir enden! Zwei Säcke, verschnürt von Ägypterhänden! Grab und Auferstehung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre sind wir im Loch geblieben. Folgten dem Kreuz erst auf weißer Fahnen. Nun unser Kreuz wir zu tragen haben. Wollten Christi Grab gerne haben und sind selber lebendig begraben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Oh, wär ich zu Hause blieben. Ach, Kurt, du kettenklirrender Kerkerbewohner, du Bär mit den 7 Jahr langen Zottelhaaren, sag mir, was ist das, das heilige Grab? Ist's denn mehr als 3 Schuh breit steinige Erde und fremde Erde dazu? Oder wohnt etwa Gott drin? Was braucht Gott ein Grab? Was brauch ich fremde Erde? Hatte ich nicht Heimaterde genug? Oder brauchte der Papst dieses Grab und der Kaiser? Was ging es mich an? Warum wog mir mein Lehnseid schwerer als die Tränen meiner Ottilie? Töte mich, Kurt. Erwürgt mich. Mein Kurt schlagt mit der Kettenkugel mir diesen Kopf ein. Er denkt schief. Er lästert mein Rittertum. Schlag zu, Kurt. Ach, Herr, was ihr da ausheckt. Das wäre doch gegen allen Respekt. Tot sein hat noch keinem gefrommt. Wer lebt, kann hoffen. Hört ihr? Man kommt. Dieses Mensch? Ja, der, wenn's recht. Er ist mein Herr und ich bin sein Knecht. Groß Gestank um Christenhund! Das Leben hier unten war nicht sehr gesund. Kein Wasser, kein Abtritt, Herr, wenn ihr versteht. Hammer! Zänglein! Was hier vor sich geht, ich kann's nicht begreifen. Die Fesseln fallen. Hey, Herr, mach bloß gute Miene zu allen Bewandtnissen, die uns begegnen. Den Ort verlass ich jedenfalls gerne. Flugs, frisch, flink, fort! Kleider ausziehen! Wie ist mir das peinlich? Herr, diese Heiden sind scheint ziemlich reinlich. Feuer, Feuer! Jetzt wollen sie uns rösten. Geschieht gewiss bloß zu unserem Besten. Wasser, Wasser! Wie es dampft und hitzt. 7 Jahr Dreckherr wird ausgeschwitzt. Wie heiß und wonniglich zugleich. Das Blut wallt frisch, die Haut wird weich. Nun kratzen, jucken Bart und Haar. Nicht geschoren seit 7 Jahr. Messer, Messer! Jetzt sind wir hin. Nein, Herr, sie schaben Wange und Kinn, apfelglatt und rasieren die Schöpfe. Wie Monde glänzen unsere Kahlköpfe. Kaftan, Turban, Pantoffel! Wir wirken jetzt wirklich, Herr, wie wirkliche Türken. Endlich nun Melech Salah. Du Lügenschuft, Kurt, wie durftest du wagen, solch himmelsschreiende Lüge zu sagen? Ich, ein Gärtner, ich. Sie suchten halt einen. Doch nicht mich. Ich bin Ritter, nicht Gärtner. Der ägyptische Sultan verlangt nun, ich lege einen Garten ihm an, nach deutschem Muster, so wie in Erfurt oder in Gotha. Das Ding läuft verquer, Kurt. Stehe jetzt da als ein rechter Tropf. Denn vermag ich's nicht, schlägt er ab meinen Kopf. Und dein dazu. Herr, besser ist doch ein Gärtner und frei als ein Ritter im Loch. Und zum Zeichen der Freiheit Hacke und Spaten. Was beginne ich damit? Da ist leicht zu raten. Bautet ihr auf Burg Gleichen nicht auch Rüben und Kohl und Kraut und Schnittlauch? Schnittlauch dem Sultan! Der kann nicht wissen, wie in Deutschland die Gärten beschaffen sein müssen. Nur frisch ans Werk. Der Garten wird bald. Wir machen ihn wild wie den Thüringer Wald und nahrhaft, wie ihn die Hausfrau liebt. Manch kiesbestreuten Weg es da gibt. Blumen, Rabatten, Gemüse und Lauben. Das nennen wir Deutsch. Der Sultan wird's glauben. Und ich soll schuften. Die Freiheit als Preis lohnt wohl auch eines Ritters Schweiß. Auf der Knie euch Christenhunde und den Antlitz in das Staub. Dort, die wandelt, niemals dürfen Männeraugen sehen. Wer ist sie? Halt Maul, dem Sultan einzige Tochter, so nach 73 Söhnen er aus Haremsein sich geboren hat. Wie heißt sie? Antilopen gleich das Gang. Und Giraffenschlang der Hälschen. Ihren Namen. Sonnenstrahlen trafen keineswegs das Pfirsichblütenhaut, verschleiert und ach, von hinnen, Melechsala. Melechsala. Ihr zu freuen an das Arbeit, flugs, frisch, flink! Ihre Lippen lispelten in Sultans Vaterohr das Wunsch nach dieses deutsche Garten. Macht es! Sag ihr, ich schufte für sie, noch und noch. Ei, sieh mal an, Herr, nun wollt ihr doch, bloß wegen dieser verschleierten Lilie. Sie weckt in mir Sehnsucht nach meiner Ottilie. So greift zur Hacke, Herr, mit Vergunst, denn Arbeit löscht der Liebe Brunst. Der deutsche Gartenbau in Ägypten. Kühn die Hacke hochgeschwungen, blitzend wie ein Ritterschwert. Dieser Hieb scheint mir gelungen, klafter tief zerwühlt die Erd. Nun den Spaten untern Fuß, wie beim Zweikampf zugetreten. Graben ist ein Hochgenuss. Wer tief gräbt, muss dann nicht jäten. Hier ein Beet, dort ein Beet, Lauch und Bohnen, nein gesät. Hier ein Acker, dort ein Acker, Kraut und Rüben wachsen wacker. Und inmitten blühen schon Rittersporn und roter Mohn. Diese Dattelpalmen müssen fallen, auch die Tamarinden. Platz den deutschen Kürbissen, deutschen Tannen, deutschen Linden, Feigen und Zypressen, auch Apfelsinen, Bäume weichen. Diesem deutschen Himbeerstrauch, den besonders deutschen Eichen. Hier ein Weg, dort ein Weg und von Weg zu Weg ein Steg. Hier ein Rasen, dort ein Rasen, darauf brave Schafe grasen. Veilchen blühen, blauen Mitten und die weißen Margeriten. Die Prinzessin soll nicht warten, emsig wird ihr Wunsch erfüllt. All dieweil ihr deutscher Garten uns das schlimme Heimweh stillt. Gärtnern wir denn Sondersäumen, träumen dabei süßen Traum. Pflanzen leicht mit all den Bäumen eigener Freiheit. Freiheit, Hoffnungsbaum. Blumen da, Blumen dort, Blumen blühen an jedem Ort. Drüben stehen tausend schön, üben nicht, vergiss mein nicht. Nelken, Primeln, Fliederstrauch und die rote Rose auch. Drei Gartenszenen. Schau nur, mein Kurt, dort nahen zwei Damen. Die Prinzessin mit dem seltsamen Namen erkenne ich am Schleier. Wie reizend sie schreitet. Aber die Dicke, die sie begleitet, zeigt ihr Gesicht. Das scheint weniger schön. Die sollte besser verschleiert gehen. Schnell hinter den Baum. Wozu das jetzt? Will doch lauschen, ob sie das Gärtlein ergetzt, so wir schufen für sie mit Mühe und Schweiß. Sie klatscht in die Hände. Sie dreht sich im Kreis, jubelt und hüpft von Beet zu Beet. Während die Dicke unbewegt steht. Die ist wohl zu fett zum Springen und Bücken. Vernähm doch zu gern aus der Nähe ihr Entzücken. Schleicht hin, Herr, werft euch galant ihr zu Füßen. Ich werde indessen die Dicke begrüßen. Um Vergebung, Madame. Himmel, ach! Vertrauter Laut aus Muttersprach. So redet doch weiter, mein Bester. Ich bin... ein Landsmann. Das trifft sich. Mir schwindet der Sinn. Stützt euch auf mich. Oh, sie schwer. Wer seid ihr? Ein Gefangener. Wie scheint's auch ihr, verehrte Dame? Vom Sultan gekauft, der Prinzessin zur Amme. Doch ihr, aus welchem Landstrich und Flecken? Willst der Landsmännin gerne entdecken, kam in Arnstadt zur Welt, in der Wollweberstraße. Nein. Ja. Ich auch. In der Fleischhauergasse. Umarme mich, Nachbar, dass wir uns fanden. Der Zufall ist groß. In ägyptischen Landen. Nehmt, Fräulein, nicht für unrecht. Des Gartens Gärtner bloß und euer Knecht lieg ich zu freundlichem Begrüßen mit Feldblumen euch zu Füßen. Ach! Sittsam mit abgewandtem Gesicht biet ich den Strauß euch. Weigert's mir nicht. Oh! Sie greift nach dem Sträußchen. Das war zu erwarten. Ich nährte die Sehnsucht nach solch einem Garten, dieweil ich den Busen von Heimweh geschwellt ihr immer und immer von Deutschland erzählt. So lasst uns belauschen, was dort sich bewegt, leicht, dass es uns allen zum Heil ausschlägt. Höchst erfreulich ist mir der Blumenbuntheit. Reizend ihr Duft. Zur Gesundheit. Es kitzelt und macht trotz des Schleiers mich niesen. So duften bei uns daheim alle Wiesen. Wie schön ihr sprecht. Eure Worte klingen wie Echo der meinen. In Thüringen klingt's immer so, wenn zwei sich bereden. O, lehrt mich das? Es lehrt's einen jeden das eigene Herz, wenn's im gleichen Takt schwingt, wie des anderen Lied erklingt. Ihr vermögt's auch. Wie das? Im Belauschen der einfachen Worte, die wir tauschen? Hört ihr's? Ein Beispiel noch. Hier im Garten will ich nun jeden Tag auf mich warten, euch Sträuße binden und Kränze winden, unter Buchen und Linden mich suchen und finden. Jetzt kann ich's. Jetzt klingt es. Ihr reimt zum Entzücken. Erhebt euch. Muss euer Antlitz erblicken. Wenn es erlaubt ist. Allah, wie schön. Hab noch nie keinen so schönen Mann gesehen. Will euch gleich morgen wieder besuchen. Sie kennt nur im Harem die dicken Eunuchen. Dann bringt, ich bitte, mir den Strauß von jenen Blumen, die zu Haus euch für die allerschönsten dünken. Salam alaikum. Möcht in die Erde versinken, so gerade raus meine Schönheit zu rühmen, täte in Deutschland den Damen nicht ziemen, wärmt aber doch Gemüt. Herz und Sinne. So frei heraus. Die zarte Minne erblüht zur heißen Lieb, wenn morgen er tät für die richtigen Blumen sorgen. Gewiss. Der Sultanstochter Hand möcht den Heimweg ins liebe Vaterland uns allen öffnen. Von welcher Sorte müssten die Blumen denn sein? Die Worte der zärtlichsten Lieb rote Rosen singen. Die pflanzten wir an. Die wird er ihr bringen. Zu dem deutschen Blumengarten zog's mich in der Morgenfrüh. Da nicht, hier nicht, auch nicht dort, wollt mich doch treffen an diesem Ort. Konnt der Blumen nicht erwarten, sah so wundersame nie. Dort nicht, da nicht und nicht hier, hat's doch fest versprochen mir. Keine Blum uns mehr anzieht, als die in der Fremde blüht. Find ich euch endlich, so blass und verstört, als hättet ihr nicht das Liedchen gehört, daran ich reimte die halbe Nacht, mir und euch zur Freude gemacht. Steht stumm unter sentimentalen Zypressen? Habt gar meine Blumen vergessen, Wollt gerne vergleichen, ob euer Entzücken auch meins ist. Was? Hinter dem Rücken holt ihr heimlich den Strauß hervor. Ja. Also liebt ihr Melechsala? Ich sprach kein einziges Wort. Aus dem bloßen Anblick vernehme ich's der sprechenden Rosen. Hinweg denn mit Schleier und Haremsbrauch. Darf nicht hinschauen. Ich liebe euch auch. Der Liebreiz. Lieben? Hab nie nichts gestanden. Rosen sind ein Geständnis. Wir fanden schöner nichts als die Rose zu Haus. Nur darum... Wir sind allein. Weich nicht aus. Gib mir die Hand. Nein. Der Augenglanz, der Lippenlächeln verwirrt mich ganz. Ich muss fort. Ja, fort. Und zum Vater mein. Begehr mich zum Weib. Er sagt dir nicht nein. Wenn die einzige Tochter einen Gärtner liebt, er ihr auch den Gärtner zum Gatten gibt. Der Sultan ist gut. Wie ihr mich quält. Den Kuss zur Verlobung. Bin schon vermählt. Bin kein Gärtner. Bin Ritter. Nenne mich Graf. Ernst von Gleichen. Desto besser ich's traf. Dem Grafen weigert der Sultan mich nie. Und hab ein Weib. Ottilie heißt sie. Ihr bin ich in ehelicher Treu verpflicht. Darum kann es nicht sein. Warum denn nicht? Ein Mann. Ein Weib. Wo steht sowas geschrieben? Will Ottilie recht als Schwester lieben, werden uns miteinander nicht grämen, könnt mich getrost in Harem aufnehmen. Was? Wie? In Harem? In Thüringen? Täte mir den Kirchenbann bringen und schlimmer Sünde, bösen Ruhm. Auch habt ihr kein Christentum. Ein Weib von fremder Religion darf ich nie freien. Merke schon. Euer Christengott muss schrecklich sein, da er die Liebe verbietet. Nein! Die Liebe ist grad sein höchstes Gebot. Darum nennen wir ihn den lieben Gott. Und singt nicht König Salomos Lied, wie alles auf Erden in Liebe geschieht, auf Gottes Geheiß? Meine Linke hält dein Haupt, singt er, und meine Rechte herzt dich, wie es uns wohlgefällt. Das ist's, was der liebe Gott von uns möchte. Und dass er der Liebe Werk verricht, damit Friede herrsche hier auf Erden, ist jedwedes Christen oberste Pflicht, befiehlt Gott. So will ich Christin werden. Dann musst du mich lieben und mit dir nehmen. Wollen uns schleunig zur Flucht bequem, hab dafür auch die Mittel zur Hand, will verlassen Vater und Heimatland, aufgeben Allah und seine Propheten, mit dir vereint zum lieben Gott beten. So wollen wir tun. Was kommt mir in Sinn? Himmel, Hölle! Wo rennst du hin? Weissagung und Flucht. Herr, mir scheint, ihr seid ziemlich zerrissen von Skrupeln und Gewissensbissen. Sollten uns einfach dem Mädchen verbünden und schnell mit ihr fort. Was dann kommt, wird sich finden. Erstick du an diesem bösen Rat. Sie so zu betrügen, wer schnöde Untat, will auch meinem Weib die Treue halten. So müsst ihr euch in zwei Hälften spalten. Was hat sie von eurer Treue schon, wenn ihr nie heimkehrt? Schweigt davon! Schon gut, Herr. Weil ihr's nicht besser wisst, rief ich die Amme. Die Alte liest begabt mit hellseherischer Vernunft aus den Linien der Hand euch die Zukunft. Grüß Gott, Herr. Wozu um Entscheidung sich plagen? Kann euch das Rechte vorhersagen? Zeigt eure Hand. Mag die Posse geschehen. Bin so frei, Herr. Was gibt's denn zu sehen? Das Leben nimmt, das Leben gibt. Verloren habt ihr, was ihr liebt, und dennoch Liebe neu gewonnen. Was fern verging, hat nah begonnen. Verlust macht frei, Not lindert Not. Die Gattin lebt, denn sie ist tot. Oh, was ist euch? Weint ihr? Lacht ihr? Beides. Tränen der Freude wie des Leides, des schrecklichen Jubels, der himmlischen Pein. O Doppelschicksal, so süß als gemein, Ottilie tot. Vor Sehnsucht gar, dieser Kreuzzug währt schon 10 Jahre. Und liebe sie noch im Himmelreich und liebe auf Erden die andere zugleich. O, wäre Ottilie am Leben blieben, tät auf Erden beide von Herzen lieben. Der Sünde enthebt mich Gottes Erbarmen. Darf Melechsalla endlich umarmen? Tut das getrost, Herr! Ihm nach geschwind kommt, wollen sorgen, dass dies zur Flucht uns frommt. Husch, husch, in die Weidenkörbe gekrochen! Bevor noch die Heiden den Braten gerochen. Schleppen uns brav an Bord und aufs Schiff. Als Handelsware sehr schlau war der Kniff. Südwind bläst, Rettung nah, landen bald in Genua. Ach, Ernst im Korb nebenan, was soll werden? Hab nichts mehr als dich fortan auf Erden. Musst Vater mir sein und Vaterland und Gatte und Bruder und Herz und Verstand. Südwind bläst, Fremde nah, landen bald in Genua. Ach, Melechsalla im Korb neben mir, dank Leben und Liebe und Freiheit dir, versprech und gelob drum zu dieser Stund, dir Ringlein und Treuschwur und Ehebund. Südwind bläst, Glück ist nah, landen bald in Genua. Südwind bläst, Zukunft nah, Mitschiff voraus, Genua. Ottilie. Nun, Herr, der Weidenkörbe Bedrängnis entführte uns aus dem Heidengefängnis und wir sind frei. Und mit 1000 Zungen begrüßt uns Europa. Die Flucht ist gelungen. Was weinst du, Arme? Der Rührung voll, dass ich dies noch erleben soll. Dies Handeln und Wandeln, Lärm und Geschrei von Kaufleuten, Matrosen, auch Bettlern dabei. Mich freut die bunte Hafenaktion. Heiß ich mir christliche Zivilisation. Und knie entzückt zum Beten nieder. Herrgott, die Heimat hat mich wieder. Jetzt fort und nach Haus. Nach Thüringen. Musst ich vorher zum Papst noch bringen, dass er tauft, meine liebliche Heidenbraut, und mir als christliche Gattin antraut. Auf denn nach Rom. Ach, Herr, ein Wort. Das Bettelweib. Herr. Scher dich fort. Ein Wort bloß. Will euch mit Bettel nicht stören. Aus dem Weg mir. Solltest sie doch anhören. Die arme Frau weint bitterlich. Du gutes Herz. Nun, Alte, sprich. Euer Kleid zeigt, ihr kommt aus Ägyptenland. So ist's. Habt ihr dort meinen Gatten gekannt? Zog nach Ägypten vor 10 Jahre und mehr mit dem stolzen Kreuzfahrer her. Mich schaudert. Herr, kommt weg. Nein, bleib. Musst mit ihr sprechen. Sag mir, Weib, welchen Dienst dein Mann bei den Rittern verricht, war wohl Reitknecht? Nein, Herr, des Ritters Pflicht übt er mit Mut und Christenfleiß. Und starb dabei. Er lebt, ich weiß und glaub es fest. Drum wart ich sein im Hafen hier mit den Kindern mein. Nähren uns recht nach Bettlerbrauch und harren und hoffen. Mit Kindern auch? Wie viele sind's? Die 3. Jedoch trug das dritte im Leibe noch, als er davonritt. Das Büblein kennt den Mann nicht, den es Vater nennt. Komm her, Kind. Weißt du deinen Namen schon? Bin Ernst und Ernst von Gleichens Sohn. Mein Gott. Leugnet, Herr, so lange noch Zeit. Sie erkennt euch nicht in dem Türkenkleid. Mein Gott. Was weinst du, Fremder? Gott. Ich bin dein Vater. fällt hin wie tot. Mein Gatte! Vater! Geliebter! Die beiden Frauen werfen von beiden Seiten sich auf ihn, vom selben Kummer betört, und keine weiß, wem er wirklich gehört. Melechsala freilich. Ich sag Ottilie. Sie schenkt ihm die Freiheit. Sie erhielt die Familie. Wie wir auch streiten, wir werden's nicht wenden. Notwendig muss die Sache schrecklich enden. Der Papst. Ei, ei, ei, mein lieber Sohn. Wir vernahmen von unseren Behörden schon, in welch peinlicher Lage du steckst. Jedoch scheint dieses Dreieck nur verhext. Denn wir, St. Peters Schlüsselbewahrer, sehen den Kasus einfach und klar. Der christliche Ehebund allein gilt richtig. Der Heidinanspruch ist null und nichtig. Ergo, liebe Tochter Ottilie, drum, dein Gatte bleibt er. Verkündet, punktum. Verzeiht, heiliger Vater, dieser Spruch verurteilt mich zum Wortbruch. Melechsala, die Ehe anbot, in schlimmer Gewissheit, Ottilie sei tot. Tu unseres Wiedersehens herzlich mich freuen, soll darum sie ihren Entschluss bereuen, den ägyptischen Sultan und Vater kühn zu verlassen, mit mir nach Europa ziehen, meinethalb lernen, glauben und beten und will zum Christentum übertreten, erfleht euren Segen. Das ändert alles. Im Fall eines solchen Bekehrungsfalles von Weltbedeutung wiegt Politik schwerer als eines Weibes Geschick. Wenn wir die Heidenprinzessin taufen, werden viel Heiden überlaufen zu unserem Gott. Und an Stärke zunehmen wird meine Kirche. Muss dich bequemen, Ottilie, zur Scheidung von Ernst darum. Er heiratet diese. Verkündet, punktum. Nein, Papst, ihr ladet mit diesem Gebot euch die Schuld auf an Ottiliens Tod. Wollt feste Treu über 10 Jahr das Warten, Darben, Betteln gar so niedrig schätzen, dass im Moment, da wir uns finden, ihr uns trennt? Und diesen Kindern den Vater entreißen, da sie ihn grad wieder Vater heißen, ihr treues Herz tät daran zerbrechen. Zum Teufel, wie sollen wir noch recht sprechen? Verzeih mir, Herr Gottes Fluchensünde, vermag dieses Christensohns Gegengründe nicht zu entkräften. Wie kann ich richten? Muss freiwillig eine von beiden verzichten. Wer bringt das Opfer? Seinem Glück zu nützen, trete ich zurück und sterbe dran. Die Liebesnot behebe ich mit meinem Tod. Nein, ihr sollt beide leben. Beide? Tritt her, mein Sohn, an meine Seite. Wir gestatten in diesem rührenden Fall eine Erweiterung der Moral. Die erste bleibt deine Gattin. Die zweite bereitet dir heimlich dieselbe Freude. Dann hast du bei keiner von beiden Schulden und lebst herrlich. Der Herr wird's dulden. Du schweigst, du stockst. Willst mich weiter quälen? Ja, sollen wir dich denn mit beiden vermählen? Gott, steh mir Sünder bei. Mit beiden. Wäre gescheit zwar nach allen Seiten, verletzt aber doch sein Sakrament. Drum besser, wenn ihr es ein Wunder nennt. Dies beide, das uns im Zorn entfuhr, ein Wunder? Ja, Herr, prüft es nur. Wie sonst tät Gott seine Wunder kund, wenn nicht durch seines Papstes Mund? Da ist was dran. Und wenn ihr kühn, wo Unglück unvermeidbar schien, mit dem Wort eitel Glück erschafft, dann ist es ein Wort voll Wunderkraft. Wollt er auf sein Gebot aufpassen, er täte es euch nicht aussprechen lassen. Du sagst es. Gott tut ein Wunder durch mich. So frage ich euch feierlich, wollt ihr einander anerkennen? Ich will es. Ich will dich Schwester nennen. Ersparen einander viel Herzeleide. Gewinnen gar doppelt und dreifache Freude. Wollen ehrlich und frei mitsammen sein. Und schlafen in einem Bett zu drein. Genug. Alle weiteren Einzelheiten müssen wir nicht in der Kirche verbreiten, die manchmal durch Strenge viel gewinnt, manchmal auch, wenn sie so menschlich gesinnt, wie wir jetzt entscheiden. In Gottes Namen, lebt denn zu dritt, ausnahmsweise, und Amen. Ein schöner Spruch. In Thüringen, fürchte ich, wird er nicht so schön klingen. Die Sünde ist da, die Höllen ah, und will uns gar verschlingen im friedlichen Thüringen. Wir brachten Melechsala oder Die Wahrheit über des Grafen von Gleichen Ehe mit zwei Frauen zugleich. Ein Hörspiel in einfachen Reimen von Andreas Scheinert unter Verwendung der alten Sage, wie der Professor Dr. Johann Karl August Museus sie aufgeschrieben hat. Dramaturgie Elisabeth Banknin. Musik Rainer Bredemeier. Es spielten Ernst von Gleichen, Michael Gwistek, Ottilie von Gleichen, Jutta Wachowiak, Kurt Hans Teuscher, Melechsala, Jutta Hoffmann, Amme Walfriede Schmidt, Großwesir Horst Lebinski, Papst Wolfgang Heinz, Mönch Klaus Hecke. Die Kinder Kerstin Faude, Gabriele Czerniko, Tim Lau, Olaf Knebel, Volker Nitsch sowie viele andere. Schnitt Barbara Klutschig, Ton Peter Kainz, Regieassistenz Gerda Schiedrich, Regie Norbert Speer.